Essen im Ofen, nächtliches Treiben, nur noch wenige Stunden, die dir auf Erden bleiben. Es zimmert der Schreiner aus altem Gebälk, das Schafott, an dem am Abend das Fallbeil fällt. Sie wollen nicht richten, sie wollen nicht gern sehen, diese Vasallen werden dein Tun und Handeln niemals verstehen. Nun neigt sich der Tag dem Ende und sie führen dich zum Schafott. Du scheidest aus diesem Leben und trittst erhobenen Hauptes vor deinem Gott. Du warst ein Idealist, ein Leben für dein Land. Ein wahrer Patriot, bei dem man wusste, wo er stand. Gleichgültig, ob am Ende ein Scheiterhaufen für dich brennt. Steht selbstlos dein Handeln, ein Nationalist. Ein wahrer Held. So viele Jahre später werden eure Taten kriminalisiert. Als ein Krieger der Wahrheit wird man für Worte heute hier inhaftiert. Ein Dogma dem deutschen Volke aufgezwungen, abgestempelt in der ganzen Welt. Doch all ihre Lügen können mich nicht beirren, für mich bleibt ein jeder von euch ein Held. Ihr wart stolze Soldaten, selbst euer Andenken führen sie zum Schafott. Ihr starbt für eure Heimat, das weiß auch Gott. Du warst ein Idealist, ein Leben für dein Land. Ein wahrer Patriot, bei dem man wusste, wo er stand. Gleichgültig, ob am Ende ein Scheiterhaufen für dich brennt. Steht selbstlos dein Handeln, ein Nationalist, ein wahrer Held. Du warst ein Idealist, ein Leben für dein Land. Ein wahrer Patriot, bei dem man wusste, wo er stand. Gleichgültig, ob am Ende ein Scheiterhaufen für dich brennt. Steht selbstlos dein Handeln, ein Nationalist, ein